geblutet, sie haben gelitten. Und trotzdem haben sie nie geklappt, für den Glauben treu gestritten. Bis zum allerletzten Tag, keine Macht konnte sie brechen. Und war sie auch noch so groß, nur um das Vaterland zu retten, wird sie heute Heimat kühler Schuss. Das waren Söhne unserer Heimat, jeder von ihnen war ein Held. Sie strahlen heute noch empor. Ein letzter Funken alter Tugend in einer kranken Welt, das Erbe sprießt heute neu hervor. Ihr Befehl, der hieß Gewissen, blutig war dann ihre Rache. Lag ein Bruder tot zu ihren Füßen, fest verschworen bis zum Tod. Keine Furcht, Mann gegen Mann, vom Morgengrauen bis zum Abendrot marschierten sie voran. Das waren Söhne unserer Heimat, jeder von ihnen war ein Held. Sie strahlen heute noch empor. Ein letzter Funken alter Tugend in einer kranken Welt, das Erbe sprießt heute neu hervor. Dann für Deutschland, für des Volkes auferstehen. Egal ob Luft, Wasser und Land, die Hölle haben sie gesehen. Mancher ist gleich dort geblieben, ihn verschlang die Feuerglut. Sie wollten fallen oder siegen, die verloren sie den Mut. Das waren Söhne unserer